Wisst ihr, wer wir sind? Für euch sind wir das Böse. Der Teufel trägt uns sein Gesicht, Gesandte der Hölle. Abnormal und geisteskrank, doch niemals so wie ihr seid. Und wir sagen schönen Dank. Wir stehen zu unserem Wort, und hier ist der Beweis.